Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Timotheusbrief, 3. Kapitel, Vers 16 bis 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Gott segne dieses Wort. In dem 2. Timotheusbrief hier lernen wir Gottes Wort und Wille, worauf es darauf ankommt, also Gottes Wort und Wille. Und wenn es hier von der Schrift nun geschrieben steht, Schrift bezieht sich auf die Bibel. Das ist die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Und wir erfahren, dass sie eben von Gottes Geist eingegeben ist. Das heißt eben, sie ist also von Gott inspiriert und auch von Gott gegeben und hilft uns in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und worauf es hier ankommt, ist, dass wir, die wir nun im Gottes Willen tun wollen, als die wir zu Jesus Christus kommen, als reuige Sünder, hier diese Wahrheit wahrnehmen können und dann Hilfe finden in praktischen Lebenssituationen und dann auch Gottes Willen tun können. Und nur in und durch das Wort, durch die Bibel. Und das muss so sein, weil unser Jesus Christus ja gesagt hat, dass er der einzige Weg ist zu Gott. Und das ist durch seine Auferstehung bestätigt worden. Und da könnt ihr nochmal ins Johannesevangelium gehen, 14. Kapitel, Vers 6 und auch 15, Kapitel 15, Vers 5. Und das ist also unsere praktische Lebenshilfe. Und wie Paulus hier zu Timotheus schreibt und ihn ermutigt, da dann in die Schrift zu gehen. Das Neue Testament ist noch gar nicht da, also es ist ein Segen, dass wir das Neue Testament haben und die Bibel. Und ich lade euch ein, euch das selber nochmal durchzulesen. Und da haben wir erfahren praktische Hilfe und Entscheidungen, die wir treffen und damit wir Gottes Willen tun können. Und das können wir eben nur in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und diese können wir nur durch die Bibel, durch Gottes Wort erfahren, und wenn wir dann uns an das Gotteswort halten, nicht nur die 10 Gebote, sondern alles, wie das hier steht, alles. So, alle Schrift ist von Gottes Geist uns gegeben, um uns zu helfen. Und das ist ein Geschenk, das uns Jesus Christus gegeben hat und zeigt uns den rechten Weg immer. Also Gott wird uns nie etwas zeigen, was nicht in seinem Willen ist. Und es ist sein Wille, dass er uns die Schrift gegeben hat, die Bibel. Und vor allem das Alte und Neue Testament dann und alles, was wir über unseren Jesus Christus lernen können. Und ja, lest mal, was unser Herr Jesus gesagt hat im Matthäus-Evangelium, 5. Kapitel oder auch 6. Kapitel, die Bergpredigt. Und fangt mal an, da mal durchzulesen und in eurer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu wachsen als reuige Sünder. Und der Heilige Geist hilft euch dann durch die Schrift tagtäglich in Gottes Wort. Geht rein, lest so viel ihr könnt und der Heilige Geist spricht euch dann ins Herz, wie der richtige Weg ist. Ja, die dritte Person der Dreifaltigkeit, die eins ist mit unserem Jesus Christus, unserem Herrgott, Gott dem Vater, und hilft euch dann. Also geht mal rein und lest mal hier auch da im Timotheusbrief, was Gott uns hier schreibt in unsere Herzen. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dieses Geschenk und die Erinnerung, dass eben alle Schrift von dir, vom Heiligen Geist eingegeben ist und dass du uns hilfst in praktischen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und wir können dir vertrauen und du hast uns dein Wort gegeben. Und wenn wir Entscheidungen treffen müssen, gehen wir immer in dein Wort und Gebet und du hilfst uns dann. Und wir sind so dankbar, dass wir dein Wort haben. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir, unserem Herrn Jesus Christus, zu kommen, als unserem Erlöser. Und dafür beten wir und danken dir, Jesus. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran,